Ich soll das so, how big da nach hinten bringen, oder? Die, in Amerika haben wir ein Saying, die Baptisten sitzen alle in der hinteren Reihe. Back row Baptists. So, yeah, back row Baptists. Sind alle, niemand will hier vorne sitzen, die sind alle da hinten. So, ich komme zu euch und mache die Predigt. Normalerweise sitze ich auch da. So. Also, ich freue mich auf die Möglichkeit, mit euch wieder hier zu sein. Ich bin auch ein bisschen erkältet, die Jahreszeit, oder? Es ist so mit, ich war gestern unterwegs in Frankfurt, wir haben da einen Rundgang gemacht und für verschiedene Dinge gebetet. Und natürlich hat der Herr uns gutes Wetter geschickt, nein, es hat geregnet und so Wind und also, falls ich so halbweg durch die Predigt bin und meine Stimme aufhört, dann können wir alle früh nach Hause gehen. So, oder zumindest zum Stehkaffee und Kaffee trinken. Ist auch gut. Also, ich glaube, dass die meisten hier mich kennen. Ich bin Jason, komme aus Hamburg, wohne so in Bergedorf, die schönste Ecke Hamburgs. Es ist die wenigste oder die kleinste Einwohnerzahl da, so weniger Menschen. Aber seit dem letzten Mal, als ich hier war, haben wir eine Gemeinde da gegründet. Wir erwarten heute im Gottesdienst 20. So, wir haben unseren ersten Taufgottesdienst im November gehabt, Dezember. Wir haben den nächsten Taufgottesdienst in April. So, wir sind begeistert, es läuft. Die meisten in unserer Gemeinde sind zwischen 17 Jahre alt und 30. Alle außer meiner Frau und ich sind zwischen 17 und 30. So, und das, wofür ihr beten könntet, wir treffen uns in unserer Wohnung. So 20 Menschen in unserem Wohnzimmer ist ein bisschen eng. Aber die sind Schüler und Studenten, so die wissen, wie so die stapeln einfach. So ist auch gut. Ich bin von einer missionarischen Gesellschaft hier nach Deutschland gesandt. Ich habe das so, ich glaube jedes Mal, wie verloren Hamburg ist, wie viele Menschen Jesus brauchen. Statistisch ist das weniger als 1% sind neugeborene Christen. Und so die Arbeit ist immer so dringend, dass die Menschen die Gelegenheit, die Möglichkeit haben, Jesus nachzufolgen. Und deswegen ist meine ganze Familie da umgezogen. Mein Sohn, Jeremiah, ihr habt ihn so auch einmal gesehen oder zweimal gesehen. Er ist 18, er macht im April Abitur und dann geht wieder nach Amerika an die Uni. Und das ist auch ein bisschen traurig, dass er so 5000 Meilen umsieht. Und dann 2 Jahre danach geht meine Tochter Kayla auch an die Uni in Amerika. Denn das heißt, in 2 Jahre und 3 Monaten sind Karen und ich in Hamburg allein. Das ist genauso der Moment, wofür wir so richtig gearbeitet haben. Das ist unsere Rolle als Eltern, die Kinder vorzubereiten und zu schicken. Und wie es schon gelesen war, wir sollen alle so wie Kinder im Reich Gottes kommen. Und Kinder sind liebevoll, die vertrauen, aber die müssen auch oder die sollen auch gehorsam sein. Und meine Hoffnung ist, dass wir die richtigen Werte beigebracht haben in unsere Kinder, obwohl sie 5000 Meilen entfernt sind und Studenten werden, dass sie immer noch behalten, was wir gelehrt haben. Die Werte. Dass das Evangelium wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen, dass, ihr wisst, was das bedeutet. Aber vielleicht nicht. Deswegen habe ich die Predigt heute vorbereitet. Was bedeutet das? So, Jesus zu lieben. Und wie sieht ein christliches Leben aus? So, der Haupttext kommt von Matthäus 22. Wer eine Bibel hat, könnte die auf und in Matthäus mitlesen. Und wer nicht, ihr könnt dann von meinem iPad, wenn ihr das sehen könnt, dann. Also, Matthäus 22, 34 bis 40. Es ist manchmal so, und Dietrich Bonhoeffer hat das geschrieben, dass was in unserer Welt heute passiert ist, was er genannt hat, billige Gnade. Wir sagen, dass am wichtigsten ist das, dass Menschen an Jesus glauben, dass die Jesus vertrauen. Und das ist so. Aber was wir verkauft haben, ist, dass nach dieser Entscheidung, dürfen wir einfach machen, was wir wollen. Und Dietrich Bonhoeffer hat dagegen geschrieben, das ist billige Gnade. Die Gnade Gottes hat uns befreit, nicht so, dass wir machen, was wir wollen, sondern dass wir machen können, was er will. Wir sind befreit, nach seinem Willen zu gehen. Und so darüber wollte ich so ein bisschen heute lesen. Und das ist, was wir immer vorhaben in unseren Gründungsprojekten in Hamburg. Also Matthäus 22, 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzlehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du solltest den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt und was das Gesetz und die Propheten fordern. Also, Vers 40 hat Jesus Zusammenfassung, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wie viele Gebote gibt es im Alten Testament? 10. Super. Ganz einfach, oder? Okay, sorry. Normalerweise sage ich das, ich habe es oft gesagt, aber ich war so, ich glaube, vor 9 Monaten hier. Wenn ich predige, ist das interaktiv. Fragen sind nicht so rhetorisch. Ihr dürft auch beantworten. So, es gibt 10 Gebote in 2. Mose 20, richtig? Die heißen? Die 10 Gebote. Super. Kennt ihr die? Und was sind sie? Wegweisen. Was sie bewirken, nicht was sie sind. Ah. Sollen wir sie jetzt sagen? Ja. Ja, das haben wir eben gelesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von deinem ganzen Gemüt, von deiner ganzen Kraft. Ja, aber von 2. Mose 20. Ich bin Gott. Deswegen sollt ihr keine andere Götter haben neben mir. Ihr sollt auch kein Bildnis. Super. Du solltest den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gedenke an den Sabbattag und heilig ihn. Vater und Mutter verehren. Nicht töten. Nicht stehlen. Nicht ehebrechen. Kein falsches Zeugnis geben. Und nichts begehren. Okay. Jetzt haben wir 10. Wenn man diese 10 Gebote liest, sieht er, dass die erste 4, die gehen die Beziehung mit Gott. Hab einen Gott. Keine andere Götter daneben. Sabbattag. Seinen Namen nutzen. Kein Bildnis. Die Beziehung mit Gott. Jesus hat hier in Matthäus 2 Gebote gegeben und sagte, dass alle die Gebote sind da drin. Lieb Gott mit deinem Ganzen ist die erste 4 Gebote von 2. Mose. Und dann sagte er, lieb den Nächsten. Lieb deinen Nächsten. Die nächsten 6 Gebote gehen unsere Beziehungen. Wie wir klar miteinander kommen. Wie wir so richtig durchs Leben zusammengehen können. Jesus hat keine neuen Gebote gegeben, sondern er nimmt die Gebote vom Alten Testament und sagt, man kann die so verstehen. Lieb Gott, lieb einander. Ganz, ganz wichtig. manchmal ist das schwer für uns daran zu denken, was bedeutet das, wie sieht das aus, wenn ich Gott liebe? Soll ich ihm Blumen schicken? Kann ich sowas malen? Ja, es gibt verschiedene Dinge, dass wir machen können, die sind Zeichen, dass wir Gott lieben. Ganz, ganz wichtig. Aber Jesus hat auch ein paar Dinge gegeben. Er hat selbst gesagt, in Johannes 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal in diesem Vers in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. 23. Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ich hörte das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus hat auch so selbst gelebt. Er sagte in Johannes 14, 30, viele werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihn macht, über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Jesus hat uns so das Geheimnis gegeben, wie sieht Liebe aus, und sagte nicht nur, es sieht so aus, sondern auch, und ich lebe so. Ich mache nur, was ich von meinem Vater bekomme. So, was hat Jesus geboten? Diese zwei großen Gebote hat er aus Zusammenfassung von den alten Geboten vom Alten Testament. Im Neuen Testament können wir die da sehen, Aber ich bin durchgegangen im Neuen Testament und habe auch andere Gebote von Jesus. Und ich habe 7 große Zusammenfassungen von ungefähr 20 Stellen, wo Jesus sowas geboten hat. Seid ihr bereit dafür? 7 Dinge, die Zeichen sind, dass wir Jesus lieben. Aber ich will so starten. Durch diese Dinge verdienen wir nicht unsere Rettung. Ganz, ganz klar. Die Rettung ist, was wir bekommen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Manchmal sage ich umsonst, aber es war nicht umsonst. Es hat was gekostet. Jesus hat dafür bezahlt. Wir bekommen die Rettung als ein Gnadegeschenk. Und dann der Beweis, dass die Rettung hier ist, ist, wie wir leben. Also, diese 7 Gebote denn sind so ein Tune-up. Wie können wir so richtig checken und sehen, dass wir versuchen, mit unserem Ganzen Gott zu lieben, weil er uns so liebt. Erstens, in Markus 1,15 lesen wir, er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das erste Gebot von Jesus ist, kehrt um und glaubt. Hoffentlich habt ihr das gemacht. Normalerweise kommen Menschen nicht zum Gottesdienst Sonntagmorgen früh, wenn sie Jesus nicht lieben. Aber es kann sein, dass die Gemeinschaft wichtig ist oder dass Beziehungen hier so gut und tief sind, dass Menschen hierhin kommen, einfach hier Zeit miteinander zu verbringen und nicht, weil sie Jesus lieben. Wir wollen sicher sein, dass alle unsere Beziehungen wissen, Jesus hat selbst gesagt, kehrt um und glaubt. Das ist das Beste, was unsere Freunde, was unsere Familie erleben können. Die brauchen Jesus wirklich. Und wenn wir Angst haben, das zu sagen, dann stelle ich so unsere Liebe in Frage. Es ist, lieben wir Menschen wirklich, wenn wir nie sagen, hey, du brauchst Jesus? Er hat selbst gesagt, kehr um und glaub. Lieben wir die oder haben wir Angst, dass sie uns so, dass wir nerven oder dass wir so intolerant werden? Hab keine Angst. Ein Freund von mir, er heißt Lance, sein Schwiegerbruder ist Atheist, Mormon, New Age, ist eine Mischung von Dingen. Und in Amerika haben wir so ein Feiertag, es heißt Thanksgiving. So wie Erntedank, aber nicht mehr so in Amerika. Es ist einfach, dass wir American Football gucken, Truthahn essen und einschlafen. Und normalerweise nicht in der Reihe, so Truthahn essen, Football gucken, einschlafen. Das ist so. Aber die ganze Familie kommt zusammen. Und vor ein paar Jahren war Lance mit seiner Familie da zusammen mit der großen Familie. Und der Bruder ist reingekommen und sagte, hey Lance, glaubst du, dass wenn ich sterbe, ich in die Hölle gehe? Lance musste ja sagen. Er sagte, ja, glaube ich. Und der Bruder sagte, ich habe deine Schwester vor 8 Jahren geheiratet. Und das ist das erste Mal, dass du, was so tief in deinem Herzen, so was du glaubst, dass du das mir gibst. Ich glaube nicht, dass du mich liebst. Wenn du mich lieben würdest, hättest du mir früher gesagt, weil du glaubst, dass ich in die Hülle gehe, wenn ich sterbe, und hast nichts dagegen gemacht. Aber das ist die Wahrheit. Wollte so einfach kämpfen. Der Bruder ist reingekommen, einfach zu kämpfen. Es hat nichts so mit der Rettung oder mit Jesus zu tun. Wollte einfach so Lance schlagen. Aber Lance sagte, seine Antwort war, du hast recht. Und verzeih mich. Und komm, nehmen wir jetzt Zeit. Und ich erzähle alles, was du wissen sollst. Was ist passiert? Nix. Der Bruder ist nicht zum Glauben gekommen. Ich wünsche mir, dass die Geschichte so, und er ist zum Glauben gekommen und Thanksgiving war wirklich so ein großes Fest und die haben richtig gefeiert. Ist nicht so. Aber Lance hat etwas davon gelernt. Liebe bedeutet, dass wir die Wahrheit mit Liebe. Wahrheit ohne Liebe ist wie Schlagen. Es ist wie einen großen Stock, dass wir so andere Menschen schlagen. Paulus hat geschrieben, egal wie ich spreche, wenn ich ohne Liebe spreche, ist das einfach Lärm. Kehr und glaub. Hoffentlich, wenn jemand hier ist, falls jemand hier ist, der oder die noch nicht an Jesus glaubt, komm zu mir nach dem Gottesdienst. Ich erzähle alles, was du wissen sollst. Es ist ganz, ganz einfach. Das Leben danach ist einfacher als das Leben vor. Aber sieht ganz anders aus. Das zweite Gebot von Jesus habe ich einmal hier gepredigt. Geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Tauft die und lehrt die gehorsam zu sein. Das ist in Matthäus 28, 19. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und lehrt die gehorsam zu sein. Ganz klar. Was bedeutet das, Jünger zu machen? Ich habe vor 3 Jahren darüber gesprochen. Kennt ihr das nicht? Manchmal vergesse ich, was letzte Woche ich gepredigt habe. Ich verstehe. Jünger sind Menschen, die Lehre von dem Meister annehmen, praktisch anwenden und weitergeben. Es ist nicht nur Lernen. Wir sind gut mit Lernen. Hey, komm, wir haben Hauskreis, wir haben Bibelstunde. Übrigens, Bibelschule ist so genannt, weil in Amerika, bevor die Menschen lesen konnten, haben die Baptisten da so Schule mit der Bibel gemacht und beigebracht, wie Menschen lesen kann. So, es war Bibelschule, aber sie haben das Sunday School genannt, weil es Schule am Sonntag war. So, ein bisschen Hintergrund von unseren Baptisten, Brüdern. Geht hin, macht zu Jünger. Lehrt die, gehorsam zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen, was wir lernen, wenden das praktisch an und leben wir wie Jesus. Das machen Jünger. Das dritte, tauft die. Matthäus 28, 19. Darum geht es zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist manchmal ein schweres Thema in Deutschland, über die Taufe zu reden. Für mich auch nicht. Aber ich habe auch so, ich bin nicht so sensitiv. Wenn Menschen sagen, ich war als Kind getauft. Ich war als Kind getauft, übrigens. So in die Anglican Kirche, in der Anglican Kirche war ich so 3 Wochen oder so alt. Und alle die Taufen, was wir im Neuen Testament finden, die sind nach der Bekehrung passiert. Nicht vor. Wenn die Taufe ein Zeichen ist, ein äußerliches Zeichen, dass wir zum Glauben gekommen sind, was bedeutet das als Baby? Was bedeutet das für das Kind? Die haben nichts geglaubt. Diese Tradition ist von so viele vorher, so weit in, wir wollten sicher sein, dass Kinder, wenn sie sterben, dass die in den Himmel gehen. Und das ist ein trauriges Thema. Aber die Menschen hatten keine Ahnung. Wie können wir sicher sein? Ah, wir nehmen die in die Gemeinde an mit der Taufe, dann sind sie gesegnet und können sie in den Himmel gehen, wenn sie noch nicht eine Entscheidung getroffen haben. Das ist der Hintergrund. Wir wissen jetzt, dass Gott gnädig ist und dass Gott macht immer, was richtig ist. Er macht keinen Fehler. Wir können Gott vertrauen, Kinder zu ihm zu bringen, wie wir heute gelesen haben. Die brauchen keine extra Segen oder Taufe oder sowas, in den Himmel zu gehen. Wenn sie alt genug sind, zu entscheiden, dann sind sie dafür verantwortlich, für die Entscheidung. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Die Eltern sollen nicht entscheiden, ob ein Kind getauft ist oder nicht. Meine Mutter und mein Vater hatten das für mich entschieden. Übrigens war das ein Schwerpunkt, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mit meiner, ich war 17 und habe mit meiner Mutter gesprochen und sie sagte, nein, du bist schon getauft. Einmal reicht. Und ich war 17 und wollte, ja, ich sag dir, ja, ich kann das, ich mach, was ich will. Mein Jugendpastor hat aber gesagt, vergiss nicht die 10 Gebote. Ehre deine Mutter. Du bist unter ihrer Autorität. Warte, bis sie Ja sagt. Es hat 6 Monate gedauert, aber ich habe jeden Tag gefragt, darf ich jetzt? Hey Mama, darf ich jetzt? Am Ende hat sie gesagt, hör auf, ja. Okay, ich verstehe, es ist dir wichtig. Geht hin. 7 Jahre später ist sie zum Glauben gekommen. Wir waren im Auto und ich habe, so, in der Zeit war ich im Seminar und musste so eine persönliche Evangelisation-Präsentation im Unterricht machen. Und ich habe gesagt, okay, Mom, erstens hat Gott das Auto von meiner Mutter kaputt gemacht, dass sie mit mir jeden Tag zur Arbeit fahren und nach Hause fahren muss. Wir sind dahin und daher und auf dem Weg beiden Richtungen habe ich meine Präsentation geübt. Ich habe die Outline, so, Mom, lies das durch. Und wenn ich einen Fehler, weil die Präsentation musste genauso Wort für Wort genauso sein, jedes Wort, das nicht richtig war, war Minuspunkte. Es war 4 Seiten. Bibeltexte und Fragen und Antworten. So, ich Montagmorgen durch, Mama sagte, ja, das hast du nicht richtig gesagt, das war falsch, Montagabend, ja, das war besser, das und das hast du korrigiert, aber jetzt ist das falsch, Dienstagmorgen, da, Dienstagabend, da, das gleiche. Mittwochmorgen auf dem Weg bin ich zum Ende von der Präsentation gekommen und da gibt es eine Frage, gibt es einen Grund, dass du noch nicht Jesus nachfolgen willst? Und sie statt so lesen, da endet die Präsentation. Statt, ja, das hast du nicht richtig, das hast du falsch, sagt sie, das habe ich gestern Abend gemacht. Ich habe fast so einen Unfall gehabt. Es war, was? Ich habe 7 Jahre dafür gebetet. Von meiner Rettung bis zum Punkt. Und sie sagte, ja, es hat nichts mit der Präsentation zu tun. Ich weiß, dass es ein bisschen mit der Präsentation zu tun hat. Aber ich gucke dein Leben an und ich sehe, wir sind von der selben Familie, vom selben Haushalt. Wir sind so DNA, so gleich, so ähnlich. Aber dein Leben läuft gut und meins nicht. Und der einzige Unterschied, das einzige Ding, was ich sehen kann, ist, dass du immer über Jesus redest. Und so, ich bin ins Schlafzimmer gegangen, habe die Tür zugemacht und da habe ich geweint und Jesus gesagt, Herr, nimm mein Leben. Ich kann nicht mehr. Dann hat sie mich gefragt. Okay, was ist next? Die Taufe. Oh, ich hatte so Angst. Weil ich wusste, dass ich das sagen musste. Ja, Mama, du weißt, als ich so mich bekehrt habe, dass das Thema die Taufe war. Ich habe auf so die Explosion gewartet. Nix. Sie sagte, wie mache ich das? Na gut. Ich war Pastor in einer Gemeinde, da so 120 Kilometer entfernt war. Ich habe gesagt, hey, geh zur Gemeinde, wo ich mich bekehrt habe. Der Pastor, er heißt Milfred, geht mal dahin. Er weiß, wer du bist. Er weiß, dass du meine Mama bist. Im Gottesdienst steht er da vorne und am Ende gibt er eine Einladung. Geh nach vorne und sag ihm genauso, was du mir gesagt hast. Er erzählt. Komischerweise ist sie am nächsten Sonntag in den Gottesdienst gegangen und wusste nicht die Reihenfolge. Sie hat kein Blätter, dass sie das durchlesen könnte. Und er ist so da vorne gegangen, die Menschen zu begrüßen. Und sie ist aufgestanden und nach vorne gegangen. Und gleich davor gestanden. Die Menschen, was ist hier los? Er sagte, jetzt singen wir ein Lied. Und ist da unten gegangen und hat alles geklärt. Sie ist nach Hause gekommen. Ich habe ihr Sonntagabend gesehen. Sie sagte, hey, am nächsten Sonntag, ich lasse mich taufen. Und ich würde das verstehen, wenn du nicht dabei bist, weil ich nicht dabei war. Ich habe gesagt, hey, wie kannst du das denken? Natürlich bin ich da. Das ist so wichtig. Aber diese Verbindung, in dem Moment, als sie gesagt hat, mit mir, einmal getauft ist genug, das ist ein Zeichen. Aber dann ist Jesus da drin gekommen und hat alles geändert. Und was sie jetzt wichtig findet, ist nicht, was vorher wichtig war. Und die Taufe ist ein Zeichen von dieser Veränderung. Mein altes Leben liegt hinter mir. Und ein neues Leben liegt vor. Und das sollen wir weitergeben. Das ist unser Gebot von Jesus. Tauf die. Tauf sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lass sie wissen, dass es wirklich und wichtig, dass es wirklich wichtig ist, diese Taufe zu machen. Das vierte Gebot von Jesus, betet. Wenn ihr betet, das ist so, normalerweise sagt er betet oder tauft oder mit Imperativ, aber er sagt, wenn ihr betet in Matthäus 6, das heißt, er erwartet, dass wir beten und wir sollen so beten. Und dann hat er einen großen, aber wenn wir es lesen, ist es nicht so lang, so 3 Verse, 4 Verse, wie man beten soll. Und dann hat er, was wir nennen, das Vater Unser, dann hat er das gegeben, wie man betet. Übrigens, das ganze Gebet, beten wir für Dinge, die schon versprochen sind. Gib uns heute unser tägliches Brot, hat er schon versprochen, oder? Warum dann beten wir dafür? Das ganze Gebet ist, dass wir uns unterordnen. Ich suche nicht mehr, mein tägliches Brot zu schaffen, ich vertraue dir dafür. Und ich gehe in dein Königreich weiter. Und du gibst mir, was ich brauche fürs Leben. Das ganze Gebet ist unterordnen. Wir sollen so beten. Herr, mach, was du willst in mir mit meinem Leben. Das fünfte Gebot, was Jesus gegeben hat, haben wir schon gelesen, liebt. Wir kommen zurück da für das zweite Gebot von dem Text. Das sechste Gebot, Das Abendmahl als Erinnerung in Lukas 22, 19 bis 20 hat er gesagt. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und macht das Gleiche. Nimmt das, um euch an mich zu erinnern. Wenn wir das Abendmahl machen, und wir sollen, sollen wir an Jesus denken. Nicht nur während des Abendmahls, sondern im Leben. Das heißt, wir denken immer an, was es gekostet hat, dieses neue Leben zu haben. Denk darüber nach, was Jesus für uns getan hat. Und das siebte Gebot, geben, gebt. Lukas 6, 38. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließen. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Das ist so. Hoffentlich ist das mein Wasser. Die haben so in der Zeit, haben sie, wenn sie Mehl oder sowas gebraucht haben, sind sie zum Markt gegangen und die haben so verschiedene Container gehabt und die waren so verschiedene Gewichte. Dann haben sie das so, die sagte, okay, du siehst, wie das ist, und dann haben sie es hier mit Mehl da gefüllt und es kann sein, dass sie das so, so und dann geben. Aber die Beste haben das so dann geschüttet, dass das Mehl so wieder runtergeht und ein bisschen mehr darauf und geschüttet ein bisschen mehr darauf, dass mehr da drin war und dann ein bisschen mehr, dass es nicht hier eben war, sondern ein Hügel. Und Jesus sagte hier, wenn wir so geben, gibt der Herr mehr so. Er schüttet und packt mehr rein, schüttet und packt mehr rein. Dieser Prozess ist nicht so bequem. Er schüttet, aber dann packt mehr rein. Schüttet und packt mehr rein. Geben. Ich weiß, so einmal im Jahr soll eine Gemeinde über so geben predigen. So, der Zehnte, 10% von unserem Einkommen zur Gemeinde, das ist so Altes Testament. Jesus meinte, 100% gehört ihm, 0 gehört uns. Alles gehört ihm. David hat geschrieben, die Erde gehört dem Herrn und alles darauf. So ein Geben. Wir denken daran, ja, aber ich brauche Geld dafür und dafür und dafür und dafür. Und dann ist es so, okay, denn der Herr sagte, hier, einmal fühlen, du bekommst, was du hast. Wenn wir großzügig sind, wenn wir mehr geben, und wir können nie mehr als Gott geben. Und wenn wir das machen, packt er mehr rein. Aber nicht nur Geld, unsere Zeit, unsere Ressourcen, unsere Häuser, unsere Familie. Ich finde das so manchmal lustig, dass Menschen denken, okay, ich gebe 10% von meinem Einkommen zur Gemeinde im Jahr, aber von meiner Zeit 2 Stunden. Es gibt 168 Stunden unter der Woche. Wenn wir 10% davon nur für die Gemeinde zur Seite legen, ist das 16,8 Stunden pro Woche im Dienst. Alles gehört dem Herrn. So 168 Stunden gehören ihm. Geben für Menschen, für Gemeinde, das soll ein Lebensstil sein. Wir sollen nicht sagen, okay Herr, 16 Stunden habe ich schon, 0,8 habe ich noch, was willst du? Das ist was, 50 Minuten. Herr, meine Zeit gehört mir nicht. Mein Geld gehört mir nicht. Meine Familie, mein Auto, mein Motorrad, oh, das ist schwer zu sagen, gehört mir nicht. Mein Motorrad ist deins. Meine Familie ist deine. Meine Zeit ist deine. Meine Ressourcen sind deine. Benutz die, benutz mich, wie du willst. Ein großes Herz hat Jesus geboten, Er sagte aber, nicht nur, liebt den Herrn mit dem ganzen allen und dass Liebe so aussieht, dass wir gehorchen, was Jesus geboten hat. Er sagte, und das finde ich auch cool, ich bin kein Mathe-Expert. Vielleicht gibt es Mathe-Lehrer hier. Gut. Er sagte aber, das Zweite ist ebenso wichtig. Ich bin auch kein Deutsch-Expert. So, ihr habt schon bemerkt. Ebenso wichtig. Jesus sagte, das ist das größte und wichtigste Gebot. Lieb den Herrn mit deinem Ganzen. So, das Größte. Aber dann sagte er, das Zweite ist ebenso wichtig. So, wir sagen eins und zwei manchmal, aber was hat Jesus gesagt? Eins und zwei. Warum? Was bedeutet das, unseren Nächsten zu lieben? Wer ist mein Nachbar? Das war immer eine Frage für Jesus. Wer ist mein Nachbar? Wie soll ich das machen? Was kann ich tun? Dass die Nächste, und die haben das immer gesagt, was sollen wir tun? Jesus hat eine Geschichte gegeben. Er sagte in Matthäus 25, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzusehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was war das erste Gebot? Lieb Gott mit deinem Ganzen. Jesus sagte, wie wir den Nächsten lieben, ist wie wir Gott lieben. Unsere Beziehungen mit Menschen sind Anbetung. Johannes hat geschrieben, wie können wir sagen, dass wir Gott lieben und Menschen hassen? Wir haben nie Gott gesehen, aber wir sehen die Menschen. Und wenn wir die nicht lieben, aber sagen, dass wir Gott lieben, lügen wir. Ebenso wichtig. Warum? Weil das ein Zeichen ist, dass er in uns lebt. Er liebt die Menschen herum. Man trifft niemand auf der Straße, den Gott nicht liebt. Niemand. Und wenn wir so machen, dass wir nicht achten, wie zeige ich die Liebe Gottes mit den Nachbarn, mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern. Jesus hat das gesagt, als er das Gebot gegeben. Ihr wisst, dass es heißt, du solltest deinen Mitmenschen lieben und du solltest deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Das ist das Geheimnis, glaube ich. Das Geheimnis, unsere Feinde zu lieben, ist, für sie zu beten. wenn wir beten, dass Gott die so bestens gibt und Gott, dass Gott ihnen so richtig macht und dass es alles so gut läuft, ich glaube, dass wir nicht länger danach aufhören, die zu hassen. Und wir wollen sehen, dass die zum Glauben kommen. Damit erweist ich euch als Sohne eures Vaters im Himmel. Denn lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer. Und wenn nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut damit besonders? Tut das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist die Herausforderung heute, vollkommen zu werden. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wer Gott hier? Er ist. Kommt rein und nimmt seinen Thron hier und sagt, jetzt trenne ich die Ziegen von den Schafen. Welche Seite gehören wir? Pass auf. Ich sage nicht, dass wir diese Rettung verdienen. Wir haben da angefangen. Aber man muss die Frage stellen, man soll selbst fragen, wenn mein Leben so unliebevoll aussieht, bin ich wirklich gerettet? Jakobus hat geschrieben, nein. Jakobus hat geschrieben, vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Die Linie ist nicht, gebe ich Gas, so liebevoll zu sein, liebevoll zu werden. Die Frage ist, was fließt natürlich raus? Eine Quelle gibt entweder frisches Wasser oder salziges Wasser. Davon weiß man, was für eine Quelle die ist. Man sagt nicht, das ist eine frische Wasserquelle, aber salziges Wasser kommt heute raus. Hoffentlich morgen wird es besser. Er erwartet keine Änderung. Wir Menschen aber haben guten Tagen und haben schlechte Tage. Und manchmal unliebevolle Dinge, die versuchen rauszukommen. Das heißt nicht, wenn wir Fehler machen, dass wir nicht Christen sind. Es heißt nicht, wenn wir Fehler machen, dass wir unsere Rettung verloren haben. Heißt aber, wir könnten es besser. Der Herr hat uns befreit, es besser zu machen. Und die Motivation, so der, auf Englisch sagen wir Drive, da hinten ist, wir wollen Gott lieben, mit unserem Ganzen. Einmal konkret die Gebote behalten, was befohlen hat. Auch Jesu und ebenso wichtig konkret, die Menschen herum zu lieben. Eine Seite ohne die andere ist Pustekuchen. Bringt nichts. Johannes und Jakobus beide sagen, eine Seite ohne die andere heißt, dass die eine Seite auch nicht existiert. Die Herausforderung heute ist, dass wir links und rechts gucken, da hinten gucken, zu die Back Row Baptists da. Die Nachbarn gucken, gehen wir essen, gehen wir einkaufen, Sonntag vielleicht nicht heute, morgen gehen wir einkaufen. Egal wo wir gehen, dass wir die Augen haben, dass wir Gott in jedem sehen. Dass wir das richtig machen, mit jedem liebevoll zu sein, mit jedem Liebe weiterzugeben. sagen, Gott, ich will mein Leben, ich gebe dir mein Best. Benutze mich, dass die Menschen hier wissen, dass du die liebst. Durch mich liebst du die. Benutze mich. So, weil es ganz, ganz hart und so ein bisschen direkt ist, wollen wir auch direkt enden. Denk an eine Person, mit der du keinen Bock hast. Gesicht da im Kopfkino. Denk vielleicht daran, an den Moment, wo sie so was schlecht gemacht haben, dass du entschieden hast, nicht mehr mit dem, nicht mehr mit der. Lass das da spielen. Lass den Moment da durchlaufen. Und denk, wie oft habe ich so was Ähnliches gegen Gott gemacht? Und er nimmt mich wieder an. Und er liebt mich trotzdem. Und er gibt mir Gnade. Mit der Person sollen wir auch so machen. Mit der Person, an die du jetzt denkst. Oh, das ist unmöglich. Natürlich ist das unmöglich. Aber mit Gott ist alles möglich. Mit Gott kann er da ein Wunder tun. In dir und auch für sie. Aber wo wir Grenzen malen und sagen, meine Liebe geht nur so weit, dann gibt es da einen Bereich, wo wir nicht weiter mit Gott entwickeln. Und damit sollen wir nicht zufrieden sein. Herr, ich bete für die verschiedene Menschen, woran wir gerade gedacht haben. Wir sind dankbar, dass du uns so liebst. Und wir haben heute vom Anfang an so gefeiert, deine Gnade und deine Liebe und wie wir wie Kinder zu dir kommen dürfen. Und weil, dass wir nichts machen können, uns von dir zu trennen. Dass deine Liebe so tief und so breit und so groß und aber dann im nächsten Moment sagen wir, aber mit dem oder mit der habe ich keinen Bock, habe ich kein Geduld, habe ich keine Liebe. Herr, hilf uns, dich zu lieben. Durch die Menschen herum. Lass eine Bewegung hier in Schneeferdingen starten, weil Liebe hier gewinnt. Hilf uns, unsere Agenda, unsere Pläne, unsere Dinge zur Seite zu lassen. Hilf uns, unser ganzes Leben zu sehen als deins. Benutze uns, wie du willst und mit wem du willst. Wir sind deine Knechte. Aber heute, ab heute, meinen wir das ernst. Wir leben wie Jesus und machen nur, was du sagst, machen nur, was du uns zeigst. Wir behalten alles, was du befohlen hast. Und wo wir es nicht schaffen, Herr, zeig uns ganz klar, dass wir uns verzeihen können und es nächstes Mal besser machen. Im mächtigen Namen Jesu. Amen.